Lisa, Lisa, Picari, die Finnin und ihr Stück Sata Toista, 100 Wiederholungen. Das heißt auf Deutsch gar keine Wiederholung. Also frisch heute im Kino zwei Filmstarts, die wir uns vornehmen. Anke Lewecke, guten Morgen. Guten Morgen. Für den ersten nehme ich mal kurz meine Sonnenbrille ab. Da steht nämlich der Name des Regisseurs drauf, Tom Ford. Nocturnal Animals heißt er. Amy Adams spielt eine der Hauptrollen. Amy Adams hat man gerade erst in dem ungewöhnlichen Science-Fiction-Film Arrival sehen können, in dem sie eine Sprachwissenschaftlerin spielt, die ja, die versucht, mit Außerirdischen zu kommunizieren. Was ist es diesmal? Was spielt sie in Nocturnal Animals? Ja, man kann sagen, dass der Film eine ziemlich gewagte Konstruktion hat, damit Amy Adams die Möglichkeit bekommt, ihr facettenreiches Spiel unter Beweis zu stellen. Und das macht sie aber völlig unangestrengt. Also wir lernen sie kennen als erfolgreiche Galeristin in Los Angeles. Und dann hat sie so schwere Wimpern, so einen dicken Lippenstift. Ihre Kostüme trägt sie wirklich wie so ein Panzer. Und wir spüren ganz schnell, dass sie eigentlich nur noch zu Gast in ihrem Leben ist. Ihr Mann betrügt sie auch. Und dann bekommt sie ein Buch geschickt. Und das ist das Buch von dem Mann, den sie einst verlassen hat für ihre Karriere. Und sie selbst hat auch ihre Karriere als Künstlerin aufgegeben, um dann Galeristin zu werden. Sie beginnt dieses Buch zu lesen und sieht dann die Bilder vor sich. Sie selbst spielt die Hauptrolle. Also es beginnt ein Film im Film, der nochmal eine völlig andere Tonlage hat. Und das ist ja auch eine visuelle Interpretation ihres Lebens, also aufgeladen mit Erinnerungen und Schuldgefühlen. Das Ganze wird dann noch ein Krimi. Und das ist dann ganz interessant. Die Angst, die diese Figur im Film hat, übernimmt Amy Adams Figur eben auch im realen Leben. Das klingt etwas verworren, aber spannend auf jeden Fall. Ich habe es erwähnt, Tom Ford ist der Regisseur, ein Modeschöpfer. Merkt man das? Also ist das ein Film mit besonderem Stilwillen? Hat er visuell mehr zu bieten? Ach ja, das ist auf alle Fälle ein Film, den man sich gerne anschaut. Und man spürt, dass Tom Ford ein unheimlicher Kinofan ist, dass er wirklich Atmosphären bebildern kann. Also der Film im Film ist ja so ein richtiger Krimi, ein B-Movie, spielt in den Südstaaten, ist eine Familie- und Rachengeschichte. Da gibt es dann auch noch Michael Shannon als völlig fertigen Sheriff. Und diese Atmosphäre, dieses gewalttätige Amerika bekommt er unheimlich gut hin. Und dann wieder in Los Angeles, in der Welt der Schönen und Reichen, kennt er sich natürlich aus, weil er die ausstattet. Und er zeigt das aber ganz gut alles auch als Gefängnis, wie Design zum Gefängnis werden kann. Und Amy Adams wohnt in einer tollen Villa, die aus Glas und Beton besteht. Aber wenn sie dann in die Fensterscheibe guckt, sieht man eigentlich nur ihre todtraurigen Augen. Und elegant meint doch eigentlich, dass es diskret ist, dass die Schönheit nicht so ins Auge sticht. Und genau das ist es, ein elegant inszenierter Film, der trotzdem in die Abgründe einer Frau hineinblickt. Kommen wir zu Film Nummer 2 heute Morgen und damit zu zwei Schauspielern, die auf den Spuren zweier anderer Schauspieler wandeln. In Allied Vertraute Fremde sehen wir nämlich Brad Pitt und Marion Cotillard dabei zu, wie sie den Filmklassiker Casablanca zitieren. Letztendlich auch in der Story, ist das eine ähnliche Story? Ja, es ist auch schon ein Geheimdienstplot und man spürt einfach, dass hier jemand großes Kino machen will. Also es gibt so tolle Wüstenaufnahmen. Am Anfang wird Brad Pitt abgeworfen mit dem Fallschirm auf einer Düne, dann kommt eine Limousine vorgefahren und dann hat er so einen schönen Anzug auf einmal an, fährt nach Casablanca ein und das Casablanca sieht wirklich aus wie so eine 1001 Fantasie und das Ganze spielt während des Zweiten Weltkrieges und Marion Cotillard ist eine französische Agentin, Brad Pitt kommt eben aus Kanada, ist auch Geheimdienstoffizier und sie sollen den deutschen Botschafter umbringen in Casablanca und dafür müssen sie sich als Paar ausgeben. Und aus diesem Spiel wird natürlich ganz schnell ernst. Und wenn der Auftrag dann erledigt ist, geht es weiter nach London. Da heiraten die beiden dann auch. Und dann verliert der Film ein bisschen so an Fahrt. Und dann hört aber Brad Pitt, dass seine Frau vielleicht doch eine deutsche Spionin ist. Also dass sozusagen der Feind im eigenen Bett ist. Aber das wird dann alles nicht mehr so richtig spannend inszeniert. Und wenn dann Marion Cotillard ja, eben mitten während eines Bombenangriffes draußen ihr Kind bekommt und man dann die Suchscheinwerfer sieht, dann ist es kein großes Kino mehr, sondern nur noch ein übertriebenes Bild. Kein großes Kino. Der Film hat sie offenbar nicht überzeugt. Vielleicht wenigstens die Schauspielerleistung. Ach, da guckt man schon gerne hin. Ich meine, Brad Pitt ist ja so ein Star, der muss ja gar nicht viel machen. Der hat ja so eine unglaubliche Präsenz. Ich glaube gar nicht, dass er sich selbst glaubt, dass er ein Geheimdienstoffizier spielt. Aber trotzdem sieht er in Uniform einfach gut aus. Und man spürt dann hinterher auch seine Verzweiflung. Und Marion Cotillard ist einfach eine unheimlich präzise Schauspielerin, die die ganze Zeit dieses doppelbürdige Spiel unheimlich gut hinbekommt. Also beim Flirt in Casablanca ist sie auch immer die Aktive. Und dann bekommt man auf einmal mit, dass diese erotische Spannung, die sie aufbaut, auf ernsten Gefühlen basiert. Das spielt sie ganz leicht. Und dann auch in London, dann sieht man sie ja mit den Augen von Brad Pitt. Und dann weiß man jetzt wirklich nicht, wo ist man jetzt dran? Ist sie wirklich so souverän, wie sie tut? Ist sie vielleicht doch eine ganz andere Person? Und das spielt sie alles so mit minimalen Mitteln. Ja, da guckt man dann schon gerne hin. Es gibt also auch was Gutes im schlechten Allied. Vertraute Fremde also ab heute in den Kinos und Nocturnal Animals. Anke Lewicke, vielen Dank.